Ich habe anarchistischer Kommunismus, ich versuche ja beide Strömungen zusammenzubringen. Das ist jetzt nicht einfach nur so die Kommunisten und die Anarchisten und die treffen sich und dann ist alles gut so, sondern es ist hat eine lange Geschichte. Also man kennt ja das Jahr 19. Jahrhundert, also 1920, 1919, 17, die ganze kämpferische Tradition der Arbeiterbewegung. Daraus kam auf der einen Seite, also hier in Richtung kommunistisch, Marx und Engels mit ihren Theorien und auf der anderen Seite der Anarchismus. Bakunin, der erst von Marx ziemlich begeistert war, das Kapital auf Russisch übersetzt hat als erster oder zumindest angefangen hat damit. Aber dann hatten diese internationale Arbeiterassoziation, dieser Verein, wo die Arbeiter länderübergreifend organisiert waren, und da haben sie sich voll gefetzt, weil Marx mehr eine Richtung hatte, die so mit Staat gedacht hat, und Bakunin war total gegen Staat. Und hat Marx vorgeworfen, er sei autoritär, und Marx hat Bakunin vorgeworfen, er sei ein dummer Panslawist, also wollte so die slawischen Völker vereinigen und so. Da hat sich's getrennt, Ende des 19. Jahrhunderts, also 1800, schlag mich tot, aus dem Anarchismus von Bakunin ist mit Kropotkin der kommunistische Anarchismus entstanden. Kropotkin hat erstmals den Anarchismus, also Bakunin hatte noch mehr die Vorstellung, so kleine Kommunen und alles so ein bisschen so ländlich, also wie als Russland auch damals halt mehr organisiert war und so halt ohne Staat. Und Kropotkin hat aber schon viel moderner gedacht und mit der Gesellschaft und dem gesellschaftlichen Reichtum und Großstädten und sowas auch schon viel mehr gedacht. Deswegen hat man das dann kommunistischen Anarchismus genannt. Er ist quasi aus dieser anarchistischen Richtung ein bisschen mehr in die Mitte, so zwischen beides gerückt. Genau, Bakunin, Kropotkin, diesmal gezeichnet. Malatesta, diesmal auch gezeichnet, und hier Emma Goldman habe ich auch noch mit dazu, die auch als anarchistische Kommunistin gilt. Oder kommunistische Anarchistin ist ja eigentlich das Gleiche. Aus dem Marxismus hat Lenin den Leninismus gemacht und Marx guckt schon so skeptisch runter, was mit dem Lenin da los ist, weil der auch einige Veränderungen übernommen hat. Und jetzt habe ich hier nämlich ein eckiges Kästchen, weil hier ist erstmal der große Event, die Oktoberrevolution. Die von Lenin angeführte Partei übernimmt die russische Revolution. Und die russische Revolution war einfach die Revolution von massenweise Bäuerinnen und Bauern hauptsächlich und auch Arbeiterinnen und Arbeitern. In dieser russischen Revolution, man muss sich vorstellen, damals hat Ukraine und so auch noch zu Russland gehört. Und in dem ukrainischen Teil hat Nestor Machno die russische Revolution mit angeführt. Und die Machno-Bewegung war aber eine sehr antiautoritäre, sehr anarchistische Bewegung. Und kann man sagen, ist eins, also mit dem revolutionären Spanien, eins der größten anarchistischen Bewegungen in Europa oder auf der Welt überhaupt gewesen. Die haben riesige, viele hunderttausend Bauern zusammen anarchistisch organisiert. Die haben die bolschewistische Revolution in Russland auch so als ihre großen Brüder, die ein bisschen anders sind, so die anderen Brüder so angesehen. Also hatten eigentlich ein freundschaftliches Verhältnis. Haben dann nämlich auch, als sie die ganzen Großgrundbesitzer uns so rausgeschmissen haben, gemerkt, dass sie viel, viel mehr Getreide produzieren, als sie eigentlich brauchen. Und haben gehört, dass es eine Hungersnot in Russland gibt und haben halt Getreidezüge nach Russland geliefert, um ihre revolutionären Brüder und Schwestern in Russland zu unterstützen. Sobald die sich aber durchgesetzt hatten, das waren ja gegen die Königstruppen und so, haben die noch ganz viel gekämpft, gegen Zarentruppen, die von Westeuropa unterstützt wurden. Und sobald die sich durchgesetzt haben, haben sie aber die Machno-Bewegung niedergeschlagen, weil die sich nicht unterordnen lassen wollte, haben sie als Bauern diskreditiert, als Räuber, Räuberbande, so Propaganda gemacht und die niedergeschlagen. Also ein ganz schlimmes, traumatisches Erlebnis, weil die erst das Gefühl haben, hey, wir haben euch unterstützt, ihr seid unsere revolutionären Geschwister so und ihr macht uns total fertig. Machno hat es überlebt, ist nach Paris und hat da mit anderen zusammen, Dielo Truda haben sich genannt, Sache der Arbeiter auf Russisch, ein Manifest geschrieben und das heißt die Plattform der Allgemeinen Anarchistischen Union. Also es ist so ein Grundsatzpapier, dass die Anarchisten auch sich anders organisieren müssen. Also er hat überlegt aus dieser Niederlage, was müssen wir anders machen. Daraus ist die Plattform dann entstanden. Also es ist eine Idee, dass sie sagen, Anarchisten müssen halt eine gewisse Einigkeit haben an Theorie und an Praxis. So ein gewisse Einigung muss man haben und sich dann organisieren in Organisationen, die sich verbinden. Also manche haben das kritisiert als eine Bolschewisierung des Anarchismus. Ich habe noch ein bisschen weiter in der Mitte quasi zum kommunistischen her. Rosa Luxemburg, die eigentlich auch Marxistin war, marxistische Theoretikerin und sehr bekannt, beliebt war, gerade in Deutschland. Und die hat aber Lenin und die Oktoberrevolution auch verteidigt, aber von vornherein auch kritisiert. Und sie hatten also schon vor der Revolution das Vorgehen von Lenin in Russland hat sie kritisiert und hat dann gesagt, ja, der unterdrückt ja die Andersdenkenden und Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden. Das steht auch hinten auf diesem Transparent, habe ich vorhin gesehen. Genau, deswegen ist sie als, und in manchen englischen Texten steht drin, sie sei eine Anarchistin, aber sie kommt eigentlich nur aus der kommunistischen Tradition, aber hat schon sehr anarchistische Züge auch wieder auf der anderen Seite. Genau, aus dieser Lehre von Machnow und dieser Plattform, was der geschrieben hat, wurde der Plattformismus eine anarchistische Tradition in ganz vielen Ländern. Also in Irland gibt es eine Organisation, die International Workers Solidarity, Sabalaza Anarchist Communist Front in Südafrika, die Federación Anarchista Organizada, ich kann kein Brasilianisch, sorry, oder die Common Struggle, glaube ich, in den USA. Also in der ganzen Welt, vor allem auch in Schwellenländern, gibt es große anarcho-kommunistische, plattformistische Organisationen, also anarchistische Organisationen, die stärker auf Organisation setzen. Und die Anarchist Federation, von deren Manifest wir übersetzt haben, es sieht sich auch in der plattformistischen Tradition, aber hat schon ein paar Sachen geändert. Die ist schon ein bisschen, also hat es ein bisschen mehr modernisiert und auf England angepasst. Ich fand das ein ziemlich cooles Konzept, auch für uns, und deswegen habe ich auch damit so beschäftigt und deswegen bringe ich das jetzt auch hier so mit rein. Genau, ich weiß nicht, ob ihr kritische Theorie in Frankfurter Schule kennt, das kommt aus dem Marxismus und Leninismus, kritisiert aber auch sehr stark die Sowjetunion und die Politik der Sowjetunion und der Bolschewiki. Und aus der Tradition kommt Ernst Bloch, also der eigentlich auch wieder ziemlich kommunistisch ist, aber die utopischen Momente überall in der Gesellschaft, in der Literatur sucht und also viel einen großen utopischen Anteil hat, was sonst der Kommunisten nicht so typisch ist. Ne? Und eigentlich die wichtigste, das, wo die autonome Theorie herkommt und die autonome Bewegung, kommt nämlich auch ziemlich stark aus dem Marxismus und aus dem Leninismus. Die haben sich aber, weil die Partei eine Politik gefahren hat, also in Italien in den 60ern hat sich die gebildet, da hat die Partei eine Politik gefahren, die gar nicht mehr die Interessen vertreten hat und die sehr auf ja, kapitalistischer Aufbau und ja, wir müssen jetzt alle viel arbeiten und Italien wieder aufbauen und so viel gesetzt haben. Und dann haben die sich daraus entwickelt und haben gesagt, wir organisieren uns jetzt nicht mehr in großen Parteien und in Gewerkschaften, sondern wir organisieren uns autonom in kleinen Zirkeln. Wir treffen uns in den Arbeiterkneipen, in den Arbeitervierteln und bilden da Vereinigungen, um was zu machen und dann lösen die sich danach wieder auf. Also so dieses ganz dezentrale Autonome, was wir hier so kennen ein bisschen, kommt da aus dieser Tradition. Und aus den Arbeitervierteln, den Arbeiterkneipen sind heute so die autonomen Szene-Kneipen und so geworden. Genau, und diese drei Traditionen, also diese anarchistisch gewordenen Kommunisten von der Autonomia Operaia, die sind dann auch nach Deutschland gekommen und dann Anti-AKW-Bewegung, Hausbesetzerbewegung und so weiter, hat sich das Ganze so entwickelt. Also ich finde die beiden Traditionen hier, anarchistische Kommunismus aus dem Plattformismus und die autonome Tradition, sind tatsächlich sehr ähnlich und überschneiden sich in vielen Punkten, obwohl sie eigentlich sich hier oben im 19. Jahrhundert getrennt haben und erst spät wieder so zusammengekommen sind. Ja, so viel mal zu der Geschichte. Noch kurz was zur Anarchist Federation. Ist halt in UK, in Großbritannien so seit 30 Jahren aktiv. Hat 150 Mitgliedsgruppen und Einzelpersonen. Ist in verschiedenen Bewegungen aktiv, also Antigentrifizierung und Umweltbewegung und Arbeiterbewegung. Und diese Broschüre, die kann man auf meiner Homepage runterladen, auf acom.blogspot.org, de, genau. Die ist ziemlich leicht geschrieben, also auch unsere Übersetzung jetzt, die kann man ziemlich gut verstehen, die kann man in der Nachbarschaft verteilen und die versucht, so eine anarchistische Position in einer einfachen Sprache zu vermitteln.